Weil Serious Druck können wir Business. Nämlich nicht aushalten. Ich kann nicht aufhören, Entschuldigung. Herr Seemark, ich kann nicht aufhören. Hast du eigentlich auch schon eine rote Lampe zu eine Hause? Nee. Ich habe tatsächlich für meinen Rack neulich noch so ein bisschen Zubehördingens bestellt und ich war ja arg in Versuchung, mir so eine Racklampe zuzuholen. Was ist denn das? Das sind doch diese mit verschiedenen Farben oder was? Diese? Einfach so eine Schwanenhals kleinen Dinger. Ach so, die man, ja. Okay. Machen kann. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Komm, jetzt weißt du nicht mehr oder was? Natürlich weißt du es. Du hast sie gekauft. Ich weiß es, du hast sie gekauft. Nee, ich gucke jetzt in die Bestellung rein. So, jetzt mache ich das. Sie ist noch gar nicht angekommen. Nee. Stehe. Also, aber Rotlicht tatsächlich, was ich viel wichtiger bräuchte, wäre ein Schild für meine Zimmertür. Ja, stimmt. Ja, so eine, ja klar, so eine so On-Air, nicht reinkommen und so. Genau. Ich habe keine Lampen bestellt, ne? Möchte ich nur mal festhalten. Keine. Ja, das ist auch wirklich witzig, sowas gibt es irgendwie auch gar nicht. So als Scherzartikel oder irgendwas, so eine On-Air-Lampe. Also ich habe das mal ein bisschen gesucht, so aus Spaß, für Spaß. Ja? Mhm. Und irgendwie habe ich nichts gefunden. Jetzt habe ich mir so eine rote Energiesparlampe in so eine Fassung gedreht. Sehr schön. Ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass ich gerade einen ganz fiesen Virus mit mir rumtrage. Ich habe so einen ganz trockenen Husten. Ne? Oh Gott. Aber Ehek äußert sich nicht so, ne? Vielleicht eine Mutation? Man weiß es nicht. Ah, ich habe eine schöne Schreibweise für Ehek. Nämlich so. Sieht man im Chat. Das ist die neue Schreibweise für Ehek. Toll, gell? Zum Totlachen. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Das ist nur eine kurze Brummerei aus einer Laune heraus. Wir sind eigentlich total unfit. Was? Oder? Ist es nicht so? Bist du fit? Ich bin mittlerweile, also außer dass ich den tödlichen Virus in mir habe, werde ich auch zum alten Mann und stelle fest, also bis 12 geht es gut. Ja. Und danach, also schlagartiger Abbau, ja. Ja. Also wenn es, ja. Das ja gut, das ist halt, du hast dich ja dran gewöhnt. Limiter, ne? Ja. Das ist der Limiter. Der schlägt dann voll rein. Ja, aber es ist interessant, hier, heute verhält sich Xenium irgendwie anders als sonst. Wieso? Wenn du so die Statistiken dir anguckst, das ist jetzt so ein Balken, wir haben jetzt angeblich 7 Hörer, was ich nicht glaube. Ich glaube, wir haben mehr. Also es datet irgendwie viel langsamer ab alles und so. Wieso glaubst du, dass wir mehr Hörer haben? Dafür gehe ich jetzt einfach mal in meiner Eitelkeit aus, ehrlich gesagt. Die hören alle Holgi, ne? Die wollen uns nicht. Nee, das so weit will ich nicht gehen. Aber was du gerade erklären wolltest, war, wie du Skype und streamst mit einem Rechner. Machst Ach so, du das ja. Ein ja. Aggregate Device? Ja gut, ich kann jetzt natürlich nur mit meinem Setup erklären. Also ich weiß nicht, ob du das nachbauen kannst. Da bin ich jetzt auch nicht in der Lage, das durchzudenken. Aber also ich habe ja... Also das kann ich gleich beantworten. Die Voraussetzung dazu wäre, dass du nur den eingebauten Line-In-Line-Out benutzt und alles andere im Rechner regelst. Genau. Nee, was heißt im Rechner? Also das ist halt, ja, also ich habe ja ein Firewire-Interface, ne? Und da geht halt ja, so alles rein. Das ist, Cheater. Ja, aber ist halt so. Ja, das hast du halt nicht. Ja, richtig. Ja, und deswegen geht's wahrscheinlich auch nicht, ne? Obwohl du, ich weiß, ich habe es ja immer noch nicht ganz begriffen, ob ihr das nicht auch mit diesem R24 machen könnt. Also diese ganze Geschichte. Weil also ich meine, du musst ja im Prinzip, ja. Ich habe heute mal das R24 angeschlossen und in diesem Audio-Interface-Modus. Ich habe auch irgendwie noch Cubis und Live, Adobe Live am Start, was man ja irgendwie hinterhergeworfen kriegt, wenn man irgendwo mal ein Stück Hardware kauft. Ja. Und diese Programme sind sehr lustig, die gehen nämlich auf, ich gucke die an und denke dann so... Ja, nee, das will man nicht. Nee, ne? Das will man nicht. Nee. Ich habe ja auch sowas gar nicht. Also ihr lästert ja immer auf Software und so. Ich habe ja, bei mir ist es im Prinzip die einzige Software, die ich habe, ist so ein, das sieht eigentlich aus wie ein Mixer, ein kleiner. Und zwar nur wie die Regler unten. Ja, also das ist das einzige Fenster, was ich softwaremäßig für die Soundgeschichte auf habe. Und mehr habe ich gar nicht. Also ich habe nicht irgend so ein komisches Cubase, monströses Ding da auf und schraub da irgendwie drin rum. Aber mir ist gerade eingefallen, dass ich eben nicht nur Line-Out und Line-In benutze, sondern ich benutze auch noch das Firewire. Weil ja, was ich überlege, ich könnte ja sozusagen, ich könnte ja noch dem, ich könnte irgendwie, wie müsste ich es denn machen? Das Out vom Skype und das Line-In müsste ich in ein Aggregated Device geben und davon müsste der Stream dann irgendwie an den Start kommen. Also so müsste das irgendwie gehen. Naja, ich meine, den Stream kannst du ja ganz normal über Line-In reinschicken. Das Problem ist halt... Nee, kann ich nicht. Das Line-In brauche ich ja für die N-1. Ach so, damit machst du genau. Ich mache halt das N-1, mache ich halt digital über Firewire. Also ich habe in Skype als Line-In eingestellt das zweite Firewire-Device. Ich habe ja zwei. Und du kriegst es gerade also nicht über... Ihr Cheater, sag ich doch. Ja. Ja, deswegen, genau. Siehst du, digital ist doch besser. totaler Quatsch. Ja, aber es lebt halt so komisch. Also digitales Setup lebt mehr als analoges. Ja. Also das was meinst du, lebt? Das hat ein Eigenleben oder wie? Ja, also es ist ja in letzter Zeit ein paar Mal passiert, so als bei den ersten Tests, die wir hier gemacht haben, wo ich einfach nicht gewusst habe, woran es liegt. Und dann habe ich das am nächsten Tag nochmal genauso gemacht und dann ging es. Und ich habe überhaupt nicht gewusst. Also das war so, und das passiert ja halt mit Plastikreglern nicht, weil die sind entweder hochgedreht oder nicht. Ja, und da, Digital-Voodoo. Ja, ja. Also total großartig. Irgendwie. Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch, also genau dazu ist ja die Brummschleife auch da, ja, damit wir mal so richtig die spannenden Themen erarbeiten können. Ich möchte an dieser Stelle zu Protokoll geben, dass mein Schreibtisch nicht, wie Archäologen vermutet haben, aus einer Ansammlung Papier- und Spieleverpackungen besteht, die mit der Zeit durch die Ablagerung und den Eigendruck eine so hohe Festigkeit ergeben haben, dass sie eine Platte ergeben. Nein, darunter befindet sich tatsächlich, und das hat eine heute zum Ende gekommenen Expedition ergeben, eine Holzplatte. Meine Damen und Herren, eine Holzplatte. Unter den verklebten Verpackungen. Ja, ja. Also wir haben die abgetragen, also in mühevoller Kleinarbeit und natürlich als Prokrastination zu einem langen Papier, das heute eigentlich geschrieben werden sollte. Mhm. Und es hat sich in der Tat herausgestellt, verrücktes Backofenzeug. Du hast einen tatsächlichen Tisch da stehen und das ist nicht nur ein Haufen Müll. Ist wirklich ein Tisch, ja. Also ich bin selber erstaunt, frage mich auch, wer den hier in die Wohnung reingestellt hat. Also bist du überhaupt so ein Messi mehr? Also bist du eher ordentlich oder unordentlich? Ich bin eher unordentlich. Ich bin ja, das ist ja das Schöne, ich bin ja von Sternzeichen Jungfrau. Oh je, jetzt geht's aber los hier. Astrologie und so. Ein Glück ist der Holger heute nicht dabei hier. Da kriegst du. Ja, genau. Also ich halte davon auch nichts viel, aber das Schöne ist sozusagen, man kommt ja damit in Berührung, ob man will oder nicht. Und so alle lachen und sagen, oh Jungfrau, dann bist du bestimmt ganz ordentlich. Und ich denke mal so. Mhm. Es wird den Jungfrauen Ordentlichkeit nachgesagt. Ja, also so eine erotische. Ja, ach so, ja. Ja, ich bin, wie ist es, ja, ich, oh Gott, jetzt machen wir hin. Ich bin auch Holzhase übrigens, ja. Finde ich eigentlich viel interessanter. Was ist das? Holzhase ist das chinesische Sternzeichen. Holzhase? Holzhase, ja. Wieso, was ist denn ein Holzhase? Wieso Holz? Die haben irgendwie so einen Doppelzyklus irgendwie. Also jedes Jahr ein neues Tier und dann auch noch jedes Jahr ein Fantasietiere. Nee, also Hasen, Füchse, Ratten. Ach so, es gibt Hasen und dann gibt es nochmal Unterkategorien. Also genau. Steinhase, Holzhase. Also 75 ist halt ein Holzhase. Ich glaube, alle 12 Jahre holen sich die Tiere und dann ist es halt ein Adamantiumhase und dann ist es ein, ach, weiß der Geier was. Ich weiß auch nicht. Eine andere Form von Voodoo, über die ich mich beschweren möchte, ist Colloquy. Ja, ich war ja heute auf der Suche. Ich habe ja heute versucht, irgendwie zu lernen, wie man einen Channel im IRC irgendwie an den Start kriegt. Mhm. Schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich habe ja auch mal ein bisschen gespielt, aber. Also wir können ja mal kurz, also da lachen natürlich jetzt alle, die hier im Chat sind, weil das sind ja wahrscheinlich, die Hälfte sind irgendwelche IRC, wie soll man sagen, Veteranen. Mhm. Und ich bin ja eigentlich, obwohl ich schon auch so ein Computer-Veteran so ein bisschen bin, bin ich aber mit IRC irgendwie nie so, also war da nie so richtig viel drin. Also eigentlich so mehr gar nicht. Ich habe das auch ignoriert, weil das kam mir so, also so IRC, ICQ, ja, klingt ja. Ähnlich. Sieht ähnlich aus, fühlt sich ähnlich an. Will ich eigentlich nicht. Ja, gut. Kommt halt nicht drum rum. Ja, gut, aber ganz früher war ICQ ja fast das Einzige, was man so an diesem klassischen IM-Zeug hatte, ne? Also Instant Messaging-Kram so. Also, ja, genau. Und sozusagen, Das ist überflüssig geworden wegen Google Talk und IM und sozusagen der Apple-Verbindung und Java halt irgendwie bei den Nerds. Ja. Aber die IRC, es scheint noch zu sagen, es gab immer mal wieder Versuche, aber das scheint noch nicht so richtig irgendwie am Start zu sein. Ja. Naja, auf jeden Fall dieses, ich habe überhaupt nicht begriffen, wie das funktioniert. Also, dass man, weil ich hatte schon mal die Situation, und das ist wahrscheinlich, was jeder sowieso kennt, dass man irgendeinen Raum aufmachen will und irgendwie darf man das nicht. Ja, also so, das ist, der ist irgendwie schon weg oder irgendwie, ich habe überhaupt nicht begriffen, warum. Und dann habe ich mir gedacht, gut, für meinen Podcaster Mikrodilettanten würde ich gerne mal hier auf Freenode da einfach mal einen Raum haben, wo ich sicher weiß, wenn wir da gleich anfangen, dann geht dieser Raum und dann ist der auch da und alles Mögliche. Und ich habe jetzt überhaupt halt nicht begriffen, wie ich das genau mache. Oder ob man das überhaupt machen muss, ob man nicht einfach sagt, ja, ich mache halt einfach den Raum auf so und wenn der schon da ist, dann gehe ich halt da auch rein oder so. Das kapiere ich irgendwie nicht so richtig. Mhm. So. Das kannst du mir aber auch nicht erklären, entnehme ich deiner Stille. Ich höre dir gar nicht zu und klicke nebenbei in einem Aggregated Sound, ich weiß rum. Also mit den Räumen, also was ich gelernt habe als ICQ ist, es gibt zwei Sachen, die registriert werden müssen. Das eine ist der Username. Und das andere, also was schon so viel Voodoo ist, dass ich das einmal gemacht habe, also nachgeschlagen und dann wieder vergessen habe, wie es geht. Mhm. Ich habe auch heute, also beim Wechsel des Clients irgendwie, um Gottes Willen, wie komme ich an mein Passwort ran? Und das andere ist halt der Raum. Und du musst also mit einem registrierten Nick den Raum registrieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn der Raum nicht irgendwie ganz fest ist, kann es passieren, dass wenn du wieder on kommst, dass der Raum von jemand anders sozusagen benutzt wird, solange du nicht in Anspruch nimmst. Und dann musst du zum Chansurf, also dem Butler quasi ja. gehen und sagen, bitte gib mir den Raum zurück, ich habe ihn registriert. Dann guckt er nach und sagt so, alles klar. Boah, das ist doch echt mittelalterlich. Es müsste doch mal irgendwie so ein System wie ihr CD geben. Es ist doch total gefährliches Halbwissen. Also von ja, daher, ja. Keine Ahnung. Aber das ist echt, also dann, was ich nämlich noch haben will, ist irgendwie ein Widget, was ich irgendwie auf die Seite baue, weißt du? Weil bei uns gehen Leute dann auf die Seite hier live und dann fände ich es schön, wenn IRC, also die ganzen Nerds, die In-Client haben, also wie hier, was wir halt auch benutzen und so, die gehen da ja darüber rein, aber dass Leute sich auf der Seite direkt in den Chat einloggen können, ja? Also dass sie halt diesen ganzen IRC-Quatsch nicht machen müssen, sondern einfach so. Ja, aber das geht. Es gibt ein Webinterface von Freenode. Von Freenode auch, ja? Ja. Ah, ich habe jetzt vergessen, wie der Link ist, aber vielleicht webchat.freenode.net. Oh, das sagt Kato, der lebt da drin. Ja, der. Ich glaube, Kato existiert gar nicht wirklich. Kato, hast du Ghost in the Shell gesehen? Ich glaube, Kato ist sowas wie die Brummschleife. Also unter webchat.freenode.net kriege ich hier nichts. Da ist überhaupt nichts. Da existiert nichts im Internet. Aber apropos Brummschleife, was ich noch erwähnen wollte. Ich habe heute gelernt, und das finde ich wirklich ganz erstaunlich, dass eine Verteilerdose in eine Brummschleife machen kann. Ja, ja. Ich habe nämlich mein Setup irgendwie so hin und her geschoben den ganzen Tag. Ich ja schön blöd, ne? Irgendwie baue immer den Koffer zu, wenn alles vorbei ist. 5 Minuten später sage ich, man, kannst du mal was aufnehmen? Wollen wir noch ein bisschen brummen? Und habe also dann öfter mal das Stromkabel an- und abgesteckt und habe dann entdeckt, dass das Brummen, was ich gar nicht zuordnen konnte, tatsächlich daran liegt, dass eine Fünffachverteiler-Billig-Dingens Jackdose, die macht irgendwie Brummen. Es ist unglaublich. Doch, das ist, ich habe ja eine Dose in der Wand, die Brummen macht, die kann ich gar nicht benutzen. Also wenn das ist wirklich irre, weil ich würde das gerne aufteilen. Also mein ganzes Technikzeug steht zwischen 2 Steckdosen, ja. Mhm. Und die eine benutze ich und da hänge ich dann, weißt du, wie man es nicht machen darf, dann verschiedene Verteiler ineinander. Und würde das ja gerne aufteilen auf das andere, wobei das wahrscheinlich eh derselbe Stromkreis ist, da weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das bringen würde, aber wahrscheinlich irgendwie so wegen der Last irgendwie schon. Aber immer wenn ich da irgendwas einstecke und ich bringe das irgendwie in Verbindung mit meinem Audio-Equipment, dann macht es und ich kann machen, was ich will. Also das ist super geil. Also ich mir jetzt gerade frage, ich habe jetzt dieses Aggregated Sound Device eingerichtet, das tut jetzt also den Input und das Soundflower in ein Device. Und wenn ich dem Skype jetzt sage, geh mal, mach mal den Ausgang in das Soundflower rein, dann könnte es sein, dass du mich nicht mehr hörst. Das ist ja schön. Ne, ich probiere das mal. Okay, probier das mal. Ich bin ja mittlerweile in der Lage, so eine Sendung ganz alleine zu stemmen, wissen wir. So, Speakers in SoundCloud. Können wir jetzt noch hören? Sag mal was. Ja, ich höre dich. Hallo? Ja, ich höre dich. Hallo? Ach so, nee. Jetzt höre ich dich. Denkfehler. Du kannst mich natürlich noch hören, aber ich kann dich nicht mehr hören. Leute, das ist wieder eine Experimentiersendung, also erwartet heute nicht zu viel. Immer wenn der Markus und ich zu zweit sind, dann ist es eigentlich meistens technischer Art. Und, warte, hast du mich gerade jetzt noch gehört? Was hast du denn gesagt? Na, ob du mich hörst und so eine Sache. Nee, ich glaube nicht, ich habe gerade geredet. Nee, ich glaube nicht. Also das heißt, jetzt hörst du mich nicht mehr. Also jetzt sozusagen. Doch, also, jetzt höre ich dich noch. Jetzt. Ja, ich höre dich. Aber irgendwie schlechter. Hallo? Ja. Ja, hast du mich jetzt gehört oder war jetzt Stille gerade? Sag doch mal, schalt doch mal um und dann zähl bis 5. Nee, genau, ich zähle jetzt bis 10 und bei 5 schalte ich um, okay? Okay. Also, liebe Kinder, heute lernen wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich höre dich. 8, ich höre dich. 9, 10. Ja, aber irgendwie schlechter. So irgendwie, du hast, wenn ich auf dich drauf rede, kriegst du dann mehr so ein digitales Gekransche drauf. Wie, also war da jetzt was oder nicht? Ich habe dich gehört, auf jeden Fall. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Qualität irgendwie digital ein bisschen gestört wurde, aber nicht stark. Mhm. Aber ich habe dich schon gehört. Also das kann man schon machen. War das jetzt der Test, ob du da auch eine N1 Mix machen kannst? Oder naja, das, ich habe jetzt sozusagen das Skype in das Soundflower geschickt, aber dann gibt es natürlich nicht mehr übers Audio, übers Output und das ist doch alles Dreck. Ich glaube, ich werde mir noch mal so eine kleine USB-Stick-Soundkarte holen. Das muss für einen Stream reichen. Was kostet sowas? 5 Euro. Das brummt doch. Merkst du was? Also wenn das nicht brummt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist Ja. Übrigens, ich muss mal, kann man ja noch den Hörern hier sagen, ne? Der Holgi hat gerade im echten Radio für uns Werbung gemacht. Ist das nicht toll? Ist er nicht toll? Sag mal, ich höre mal für uns. Wie genau hängst du eigentlich mit der Rumschleife zusammen? Ich weiß auch nicht. Ich hab sie, Läuft da irgendwas? Ja, ich kann da nicht. Herr Seemark. Du merkst schon, ich. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich kann da nicht offen drüber reden hier. Wir sind ja auf Sendung irgendwie, es geht nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, sind wir auf Sendung überhaupt? Tja, da kann man nicht viel zu sagen. Wann gehst denn du mal wieder offiziell so auf Sendung eigentlich? Also so. Was hast du denn noch so vor? Ich will ja mal wissen, guck mal hier, es gibt keinen Termin. Ich habe also das nächste angespielt, ist geplant mit Henrik am Sonntagabend. Der sagt aber, er hängt jetzt nicht so unbedingt am Livestream. Ja, hat er nicht so Bock drauf, oder was? Dem ist das. Naja, der hat das irgendwie vor 1000 Jahren schon mal gemacht, als wir alle noch irgendwie als Quark im Schaufenster lagen. Das ist Henrik Manns, ist der Typ, der früher mal Krawall.de gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand was sagt. Das war so eine Spiele, irgendwas, keine Ahnung, wirre Seite. Mhm. Und da hat er auch so mit Shoutcast rumgespielt. Hat halt so live. Ah, die alten Zeiten, ja, das habe ich auch mal. Bisschen. Und naja, also er meinte halt irgendwie, also ja, kann man machen, aber hängt nicht so dran. Von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das sozusagen eine diplomatische Art war, zu sagen. Keinen Bock drauf. Ja. Also wenn ihr unbedingt am Sonntag live hören wollt, dann @hmanns. Was? Das ist Twitter. Ach so. Was ist eigentlich aus Shoutcast geworden? Gibt's das noch? Oder was? Ja, gibt's noch. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zu diesem ganzen Icecast-Gedöns? Das läuft irgendwie über, oder ich kenne mich damit gar nicht mehr aus. Ich habe früher einfach mal so für Freunde ja so einen Scheiß rausgeballert. Da hast du ja dann einfach nur die Bandbreite, die du rausschicken kannst, wenn es jetzt nicht über den Server laufen lässt. Und dann irgendwann, wenn einer zu viel ist, dann geht halt der Stream in den Arsch. Mhm. Also, super. Also ich habe da neulich jetzt irgendwie auf der Suche nach einer ordentlichen Windows-Casting-Software, bin ich da auch gelandet. Ja, genau. Und es ist immer noch so, dass du, also wie es anscheinend seit Jahren ist, dass du dir sozusagen ein Plugin für Winamp installieren kannst oder eine andere Software, die den Stream für dich erstellt. Mhm. Und dann einen Server, den du irgendwo hinpacken kannst. Mhm. Und dann habe ich aufgehört zu gucken, weil es mir so kompliziert war. Weil Shoutcast gibt sich so den Anschein von, guck mal hier, das ist alles ganz einfach. Genau, und ist es nämlich nicht. Und dann musst du auch, wie genau bei allen anderen Lösungen für Streamcasting auf Windows, musst du in irgendwelchen Files rumarbeiten. Und wie man ja weiß, bin ich dafür nicht gemacht. Und dann, ja. Nice, der Chat gerade sagt, Shoutcast, der Markenname von Nullsoft für das Icecast-Protokoll. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach so. Das heißt, es ist selber irgendwie oder was? Nur auf eine kommerzielle. Nee, es ist dann wahrscheinlich wie bei OpenOffice, gab es auch eine Weile. Da gab es dann wie StarOffice oder sowas, was man kaufen musste und dann OpenOffice war quasi. So. Oder wie bei Mac irgendwie, das ist dieses Darwin OS. Ja. Dieser Unterbau ist ja auch sozusagen Open Source, glaube ich. Ja, ja. Was ich noch berichten kann von Nicecast, da hatte ich ja gestern erzählt, irgendwie, dass ich da diese Lizenz gekauft habe, die ich dann jetzt auf 5 Leute verteilen darf und ich 5 Lizenzmittel bekommen habe. Ich habe tatsächlich dahin geschrieben, habe eine Antwort bekommen und da hieß es. Ich kenne ja, Martin, hast du drunter geschrieben? Hast du geschrieben? Nee, habe ich nicht drunter geschrieben, hätte ich vielleicht machen sollen, weil die Antwort war so, also dieses Family-Ding ist halt für einen Haushalt gedacht und kauf doch bitte irgendwie so 5 einzelne Lizenzen, da wird dir automatisch auch ein Bundlepreis berechnet. Und da habe ich so geschrieben, das weiß ich jetzt auch und das hättet ihr auf eurer Webseite ein bisschen klarer schreiben können, aber ich habe es jetzt schon gekauft, was nu? Mhm. Und darauf habe ich noch keine Antwort. Ja. Ja. Tja. Also doch gar nicht so hilfreich jetzt die Antwort gewesen wie. Mm-mm. Ja, da musst halt I know Martin drunter schreiben. Sind es Amis oder was? Also er hat zumindest auf Englisch geantwortet, aber möglicherweise war es auch ein Verständnisproblem, weil er auch Deutscher ist und gedacht hatte, er müsste in Englisch antworten. Obwohl ich habe geschrieben, ist auch ja, ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. So ist das also. So, ich bin übrigens total begeistert, weil wir jetzt die ganze Zeit irgendwie mir dauernd so rumgesteckt haben und dass ich jetzt einfach nur so 2 Schalter anmachen kann und dann geht das hier. Das ist irgendwie toll. Ich bin fetter Scheiß, oder? Ja, aber es ist auch wieder irgendwie wie ein bisschen langweilig schon wieder. Also, weißt du, also ich will ja eigentlich noch, man muss noch mehr machen eigentlich. Also, ja, genau, da kommt sofort wieder so dieses. Ich habe auch natürlich, nachdem ich gestern das Schlagwort Expander gehört habe, muss ich natürlich sofort erstmal klicken, was das ist und wo man das so irgendwie auch, ne? So, gibt's aber nicht. Ja, einzeln nicht, meinst du? Ja, gibt's nur in irgendwie so, also von das, ich glaube, das einzige Einzelgerät, was ich gesehen habe, ist von der Marcos 1.500. Ja, also ich habe für mein ganzes Bundle hier 80 bezahlt, gell? Kompressor, Expander, Gate, Limiter, alles drin. Wie für dieses Behringer-Ding, ne? Ja. Und ich kann ja echt, ich kann nichts dagegen sagen. Also das brummt nicht. Das in mir etwas rauscht. Ehrlich? Ja, höre ich total deutlich. Genau. Nee, aber ich mach's mal aus, dann hörst du den Rauschen. Warte mal. Jetzt ist es aus. Hört sich genauso an? Ja, okay, bei Skype vielleicht. Also wenn ich auf dem Monitor höre ich's. Also dann höre ich einfach so die. Ich würde tatsächlich mal gerne nochmal bei dir vorbeikommen und das mal austesten, wie das ist mit dem Equipment und ob es jetzt wirklich tatsächlich irgendwas bringt. Ja. Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass die Ausschläge von meinem Mikro so gering sind. Vielleicht kann ich nochmal ein bisschen lauter machen hier. Oh, jetzt hörst du dich aber irgendwie an, als wärst du gerade in die Mülltonne. Nee, jetzt war ich ja auch gerade nicht. Yeah, feel the power. Ja. Ist zu laut dann, ne? Ich finde es ja auch, also du hast jetzt ein Mikrofon vor dir und einen normalen Kopfhörer auf, ne? Genau. Das finde ich ja eigentlich schöner, ne? Also als diese Headsets. Das ist, also tatsächlich kommt das dann dem Radio am nächsten. Mhm. Und das kannst du dieses Ding machen, dass du ein bisschen im Raum unterwegs bist. Ja. Und das trägt durchaus auch manchmal zur Atmosphäre bei. Das ist halt nur doof, wenn du so einen nackten Raum hast. Dann musst du ja eigentlich wieder anfangen, wie so Schaumstoff an die Wand zu pappen. Ja, das macht man halt zu Hause das, nicht. Wie ich gelernt habe, damit der Sound trockener ist. Ja. Du kannst ja auch in Nicecast Dry und Wet einstellen. Ach, wirklich? Ja, unter Effects. Ich habe jetzt gerade Wet. Ich mache jetzt mal Dry. Warte mal. So, jetzt habe ich auf Dry gestellt. Und merkst du den Unterschied? 1, 2, 3. Ja, auch den Stream. Ach so, meinst du? Ach so, stimmt, das hört nur der Stream. Sag doch mal Stream, höre ich mich jetzt irgendwie anders an? Hören wir uns jetzt trockener an als vorher? Man kann vielleicht auch irgendwas erzählen. Hören wir uns jetzt trockener an oder nasser? Ich stelle es jetzt nochmal um auf Wet. So, jetzt ist wieder ganz nass. Ist wieder ganz nass und alles ganz triefend, feucht. Aber was ist eigentlich diese FIFA-Nummer? Ich begreife das nicht. Ich bin seit ein paar Jahren höre ich eigentlich, stimmt, kann ich nachher im Bootleg hören. Bootlegs. Gibt's keine. Bootlegs. Sag doch auch mal was, Markus. Die Brummschleife sieht alles. Ja. Das FIFA-Ding verstehe ich auch nur so halb. Also ich weiß, dass der FIFA seit Jahren anhaftet, dass er ein extrem korrupter Verein sein soll. Mhm. No surprise there. Genau, und insbesondere Herr Blatter soll wohl die Korruption in Person sein, aber ich weiß auch nicht genau, warum. Also, okay, jetzt bitte Quellenangabe, sonst kriegen wir ganz schnell Ärger. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Steht Probleme. Im Internet. Ja, steht im Internet, genau. Ich meine, der Chat könnte ja auch mal was beitragen eigentlich. Ich habe halt nur gesehen, irgendwie, oh mein Gott, Jens Weinreich, irgendwie live bloggt aus Zürich und das ist ja der Typ, der mit dem DFB irgendwie tierischen Stress hatte. Und der hatte in seinem Blog, las man heute Mittag auch irgendwie tierische Ankündigungen, so von wegen, oh mein Gott, riesen Konferenz hat es heute, Pressekonferenz hat es gegeben. Dann kam lange nichts, der Server war aber ständig down, weil er irgendwie anscheinend überlastet war. Mhm. Und dann passierte irgendwie nichts. Also es war so. Es gab so eine Konferenz halt, so eine Pressekonferenz heute. Da habe ich auch so Ausschnitte gesehen. Ich dachte, die gab es nicht. Also vom Blatter gab es halt eine. Genau, und angekündigt war ja eine von irgendjemand anders, der irgendwie tierische Vorwürfe. Genau. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir irgendwie alles nicht so ganz genau angeguckt. Da interessiert mich einmal für Fußball, ja? Was? Da interessiere ich mich einmal für Fußball und dachte, du kannst mir da weiterhelfen. Nee, interessierst du dich sonst eigentlich nicht für Fußball? Ich finde Fußball total albern. Ja. Also ja, albern ist es auch. Albern ist es auch, da muss ich schon. Ich mal, also sagen, mittlerweile WM gucken finde ich mittlerweile cool, aber es ist eher so Tatort, es geht halt ums Happening. Ja. Aber also ansonsten finde ich die, also gerade weil Fußball halt ein Sport ist, wo so wenig passiert, weil das so taktisch ist. Der SMS-Terror nebenbei, ne? Nee, das ist Twitter-Terror. Also. Ja, ich bin schon Fußball. Gucker, aber nicht so. Also ich glaube, die Brummschleife muss mir auch immer, die bedient gerade, muss man ordentlich eine hinten drauf kriegen. Ich bekomme hier gesagt, dass der Link auf Xenium zu brummschleifen.net und es kann gar nichts. Also das ist richtig. Es gibt keine Brummschleifen. Auf Twitter nicht, aber wir zeigen gerade brummschleifen.net im Nicecast, habe ich mich vertippt. Also hat sich die Brummschleife vertippt. Die scheiß Brummschleife will anonym bleiben, deswegen hat sie ein N hinten dran gehängt. Ja. Die Brummschleife braucht auch Klicks. Ne? Ja, nee, also die Adresse ist brummschleife.net. Und da ist übrigens auch so, das sieht ja eigentlich fast aus wie so eine Twitter-Wall, was wir da jetzt drauf haben. Ne? Genau, das wollte ich noch fragen. Wie machst du das? Also was genau läuft da auf? Das ist, es gibt bei Twitter, kannst du so Web-Widgets für deine Webseite dir klicken. Und dann kannst du die da auch, dann kriegst du halt am Ende so einen Quellcode und den kannst du dann in deine Seite einfügen. Und du kannst den natürlich noch ein bisschen einstellen. Und normalerweise hat es nicht diese Form. Ich habe da jetzt im Prinzip alles auf weiß gestellt. Normal hat es halt noch so einen Rahmen, wo dann auch, wenn du ganz unten guckst, dann steht da auch noch so in so weiß auf weiß steht da noch so ein Twitter-Logo. Das kriegt man nicht ganz weg. Mhm. Und wenn man das halt so auf die, das sind jetzt irgendwie 600 mal 600 oder so Pixel breit und dann halt alles weiß machst am Hintergrund, dann sieht es halt so aus. Ja, aber was spuckt der aus? Der Stream, der da durchläuft, was ist so. Das für ein Stream? Ist das einfach nur der Brumm? Das ist ja alles, wo Brummschleife drin steht. Und das Suchergebnis nach Brummschleife. Genau. Und das heißt, wenn ich in Zukunft Pferdeporn Brummschleife eingebe, dann. Genau. Ja, und ich war ganz erstaunt, weil ich habe dann mal so gedacht, vielleicht, wie oft kommt das Wort Brummschleife eigentlich auf Twitter vor? Und es ist tatsächlich fast nur, also im Prinzip, was heißt fast? Es ist nur bisher hier das Ding. Sonst ist bisher nichts mit Brummschleife aufgetaucht, was mit diesem Streaming-Ding hier nichts zu tun hat. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein Mysterium klären. Ich rede ja häufiger von Pferdeporn und ich tue das, weil das einfach sehr gut ist, um zu beschreiben sozusagen Dinge, die man eigentlich nicht haben will. Also irgendwie, wenn dein Rechner gehackt wird oder wenn du dein Telefon jemand Fremdes in die Hand gekommen und du keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen hast. Und dann ist halt sozusagen, der Satz ist dann immer so, dann kann jemand Pferdeporn bei dir hochladen. Und die Leute wissen immer nicht so richtig, was damit überhaupt gemeint ist. Ja, ist nicht so ein gängiges Meme anscheinend einfach. Und wahrscheinlich, weil außer mir niemand Pferdeporn mag. Mhm. Und viele Leute glauben, das gibt es gar nicht. Und das gibt es aber doch. Und wenn ich es finde, dann tue ich es euch gleich in den Chat. Aber wo ist es denn? Ich hatte doch heute 1A Pferdeporn am Start. Ja, du hast mir auch irgendein Bild geschickt. Genau, das ist es. Ekelhaft. Ich sitze dann so und sitze dann am Rechner, weil man kommt so hier, guck mal. Und ich habe gedacht, jetzt gibt es irgendwas Spannendes. Ja, und dann so ein Pferd in eindeutiger Position. Also schon so ein komischer Fetisch von dir, ne? Nee, das ist nur, ich finde es so lustig. Hast du den Link noch da? Oh Gott, nee, ich glaube nicht. Du hörst dich gerade total abgehakt an. Ich höre mich abgehakt an. Ja. Ehrlich, das ist aber dann Skype, oder? Hört ihr mich auch abgehakt im Stream? Das ist halt Skype. Skype spinnt halt manchmal einfach. Muss man einfach so sehen. Oder der Holgi hat jetzt Schluss gemacht und versucht uns jetzt zu hacken, weil wir ihm... Der Holgi muss bis 1. Ach stimmt, um Gottes Willen, ich weiß, das ist ja unfassbar lang auch, ne? So tierisch anstrengend, stelle ich mir das vor. Ja. Der ist ja auch am Ende, ist der ja noch genauso schnell und präsent wie am Anfang. Ich finde das, also ich werde ja immer sehr faul nach einer gewissen Zeit, wenn ich das Gefühl habe, mir hören viele Leute zu. Ich werde dann müde. Das so, jetzt hier im Chat. Pferdeporn. Guck ich mir auch mal. So sieht das aus, ja? Also immer schön. Ja, genau, das ist. Das hast du mir heute schon mal geschickt. Ja. Ich finde es ja, also unter dem. Wenn du mir jetzt einfach geschickt, guck mal, dieses süße Pferd, wenn du mir einfach unter der Prämisse geschickt hättest, hätte ich gedacht, ja, lustig, wie sich das so rollt. Das ist nämlich, das Schöne an diesem Bild, ja? Das Bild ist eigentlich total harmlos. Ja. Das ist halt einfach ein Pferd, das liegt. Also eine Pose, die man nicht oft sieht bei Pferden, aber das ist halt einfach nur ein Pferd. Ja. Aber dadurch, dass man diesen Namen dran schreibt, das ist ein bisschen. Das ist sozusagen eine kontextuelle Verzögerung eines unschuldigen Pferdebilds. Das hast du schön gesagt. Das finde ich großartig. Ja, das ist immer ein bisschen, es ist ein bisschen, es rückt einem ein bisschen nahe, so irgendwie. Es ist unangenehm, wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet. Also irgendwas läuft bei dir gerade tierisch schief, du hackst gerade total. Du verstehst mich kaum, oder was? Ich kann mal im Chat sagen, ob ihr mich auch so abgehakt hört oder ob es an Skype liegt. Das wäre nämlich mal schön zu wissen. Und zwar hurtig, bitte. Nö, alles sauber. Das ist Skype. Na super. Hörst du mich kaum noch, oder wie? Nee, du machst so. Aber du hörst mich total klar und normal, oder? Ja, liegt an Skype, ja. Aber das ist halt diese Skype-Voodoo-Scheiße. Ich mach mal hier noch ein paar Sachen aus. Die vielleicht noch irgendwie was so geile, so geilen Hall-Reverb, irgendwas Dinge. Super großartig. Das ist die ganze Zeit so, oder was? Ja. Also ziemlich zuverlässig. Sehr doof. Also scheiße, aber darin sehr konsistent. Ja, das ist toll. Fratze joined the Chatroom. Super. Ja, du warst ja auch zu Gast bei uns, ne? Bei den Mikrodilettanten. Ach so, ja, das stimmt. Ganz spontan, gar nicht geplant. Mhm. Mhm. Und dann war es nicht aufgenommen. Ja, und das war heute auch, das war das erste Mal, dass ich auf meine Backup-Aufnahme zurückgreifen musste. Ich habe das noch nie gehabt. Das, und dann habe ich auf einmal, ich habe erst gedacht, ich könnte die Sendung einfach, ich müsste dich rausschneiden. Und dann auf einmal, ich mache ja Backup. Und dann konnte ich ein bisschen schneiden und Lautstärke anpassen. Und jetzt hört sich's an wie aus einem Guss. Toll. Das ist super großartig. Das ist, ja. das ist mir ja nicht geglückt. Nee, ich habe es gar nicht angehört. Das ist gar nicht. Wie, du hast es nicht angehört? Ja, ich habe es doch schon gehört, live. Also zweimal höre ich mir deine Sendung jetzt auch nicht an. Ach, das hat er ja wohl nicht nötig, wie? Ja, wieso ist es nicht geglückt? Naja, weil ich die, ich habe den Mitschnitt von Xenium genommen. Ja. Und das ist, ich hab kein lokales Backup quasi gemacht und das hört man dann schon sehr deutlich. Das ist MP3 dann auch, ne? Das ist, ja genau, das ist das halt das Ausgangssignal encodiert. Ja. Und wenn du halt vorher sozusagen so eine ordentliche Mikrofonaufnahme, so 48 kHz, 24 Bit. Ja, da wollte ich dir mal was fragen. Wir nerden heute nur über Technik, da müsst ihr jetzt durch, sonst geht es ja mal was anderes, aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Diese Bitzahl, ja, und diese Kilohertz-Geschichte. Ich nehme hier 44.1 auf, ne? Und irgendwie 16. Und ich, Anfänger. Ja, also ich denke dauernd, vielleicht müsste ich mal anders, aber ich meine, bringt es wirklich irgendwas, außer dass die SD-Karte voll geht irgendwie? Also pass auf, der ganze Audiokram ist ja sozusagen zum ganz großen Teil einfach genauso, also großer Voodoo, ne? Mhm. Also ja, weiß ich, all ja. Das, was man da so macht, kann man sich wahrscheinlich auch klemmen, gerade wenn man irgendwie so streamt, ja, das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Das ist aber, und wie es dann aber andererseits ist es tatsächlich bei Auflösung von Audiobereich ist mehr besser, weil die warum Audio-Hardware besser funktioniert als das ganze Digitalzeug ist, weil das ein analoges Signal bearbeitet. Und je höher die Auflösung ist und je tiefer die Speicherdichte, also die Unterscheidung, die das Signal haben kann, desto mehr hast du, mit dem du arbeiten kannst. Also quasi je länger du dem Signal kommst, je näher du dem analogen Signal kommst, desto mehr Platz hast du quasi noch für Veränderungen. Also ein billig aufgenommenes Signal, das zerrt halt schneller, wenn du dann nochmal einen Effekt oder ein EQ drauflegst. Mhm. Und also gerade wenn man irgendwie mit sowas mit Levelator oder sowas arbeitet, dann ich weiß nicht, ob man es wirklich so unterschiedlich hört, aber es macht halt, andererseits macht es halt, glaube ich, schon auch, zumindest fürs gefühlte Gehör was her. Mhm. Auch wenn ich es dann komprimiere, dann vielleicht dabei dann auch, ne? Also, weil ich meine, du schmeißt ja dann kein 24-Bit-MP3 ins Netz, sondern du schreibst dann ein 16-Bit. Nee. Das MP3 ist dann 24, also ne Quatsch, 44,1 und 16-Bit. Kannst aber was, ich würde es auch anders machen, aber die meisten Flash-Player kommen damit nicht klar. Und ich glaube auch, die Hardware ist noch nicht so weit, dass man einfach so ein 48 kHz-Ding reinwerfen kann. Ja, ja. 48 ist irgendwie. Ich bin ja froh, dass es mittlerweile geht, dass man Mono-Podcasts mit einer ungeraden Bitgröße reinwerfen kann. Mhm. Ich mache ja meine Podcasts generell jetzt in Mono und dann mit 96 Kilobit. Okay. Das ist nicht eine ganz gute Größe. Ja, ich bin da noch am Rumprobieren. Ich habe es ein paar Mal auch niedriger gemacht. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist quasi so total Voodoo-mäßig auch wieder, finde ich. Da nimmt ja alles Mono auf, ist ja klar. Mhm. Ja. Aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich eine Stereo-Datei dann besser anhört als eine Mono-Datei. Das ist ja irgendwie total unlogisch, wenn ich sowieso nur Mono-Signale da reinschicke. Also das ist vielleicht auch wieder nur so ein, wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich nicht hören oder irgendwie sowas. Also, weil ich haue jetzt zum Beispiel gerade. Ja, das mit dem Blindhorn ist wirklich sehr interessant, weil ich habe mit, als ich hier diesen Kompressor zum ersten Mal da hatte, haben wir mal irgendwie alles aufgebaut und dann, ich weiß gar nicht, worum es dann da ging, irgendwie um den Kompressor oder den Mikrofonvorverstärker. Und hat dann echt so ein Ding, wo ich mich halt mit dem Rücken zum ganzen Ding gesetzt habe und er hat dann halt so lange hin und her gemacht, bis ich nicht mehr wusste, was ist. Ja. Und dann wird es echt schwer, das zu unterscheiden. Ja. Ja, das ist schon. Ja, aber das wäre eigentlich mal gut, wenn man das so machen würde, damit man auch mal wirklich weiß, ja. Also, es ist sowieso so. Ich habe sowieso das Gefühl, jede Aufnahme hört sich jedes Mal anders an. Selbst wenn das ist total richtig. Also, gerade wenn du mit diesen Headsets arbeitest, das sind ja sehr empfindliche Kapseln. Mhm. Und da ist sozusagen, also, wie der Millimeter, den du das Ding verrückst, ist da halt schon, macht da einfach schon super viel Unterschied. Ja, das stimmt. Deswegen ist so ein Großmembranmikrofon einerseits cool und andererseits döver, weil es ist nicht so davon abhängig, wie nah oder wie weit weg das jetzt sitzt, Mhm. Aber es nimmt halt einfach auch mehr auf, also mehr Raum, ja. mehr Hintergrund, mehr alles. Und das kriegst du halt echt nicht mehr raus. Also das kannst glaube ich, tatsächlich man als Vorteil sehen kann, weil du hast also wenn du mit so einem Headset-Mikro arbeitest, dann hast du halt eher einen Hintergrundrauschen einfach nur. Mhm. Das halt sich wie Rauschen anhört, und wenn du so ein Großmembran-Ding hast, dann ist es eher eine Atmosphäre. Ja. Und das kann schon auch okay sein. Ja. Ich meine, es gibt ja auch so die Variation, dass man um seinen Schreibtisch einen Vorhang macht, den man zuziehen kann. Aber irgendwie so, ich bin noch nicht so nerdig irgendwie, dass ich wirklich meinen Wohnraum anfange zu verschandeln. Deswegen. Also das habe ich aber tatsächlich schon überlegt. Ja. Aber es hatte bei mir auch einen Grund, dass ich tatsächlich überlegt habe, dass es schon sehr praktisch wäre, also die Audiotechnik so weit zu treiben, dass ich zu Hause Radiobeiträge aufnehmen könnte. Mhm. Was jetzt nicht für einen Sender gehen würde, wo man sozusagen, wo man in derselben Stadt arbeitet, weil die immer sagen werden, komm vorbei. Ja. Aber dass man das so einbieten kann, dass man scheinbar was machen kann, das wäre schon schick. Und dazu brauchst du es wirklich. Also, weil mit dem Hall, das ja, geht klar. Nicht klar. Ja, wobei, ich meine, als du bei mir warst, das Interview da gemacht haben, da hattest du ja wirklich nur das Handgerät dabei, ne? Und das haben wir ja auch. Ich habe ja auch hohe Decken und alles. Also das fand ich dann auch erstaunlich. Das hat sich ja halt auch schon ziemlich gut angehört dann im Finale. Ja, das ist aber, also das Zoom hat eine richtig sehr gute Qualität, und da hast du auch den Vorteil, das sind ja zwei Mikrofone, und der rechnet aus den zwei Mikrofonen Monosignal, und dadurch wird sehr viel Raum rausgenommen. Ja, okay. Mhm. Ja, weil das hat ja wirklich gut geklappt. Also ich war ganz erstaunt, dass du das so machen kannst. Naja, aber das ist auch ein Beitrag. Also sagen wir, beim Beitrag ist es immer ein bisschen anders. Ja. Ja, weil da kann man auch ein bisschen ertragen, dass du halt eben nicht im Studio warst, sondern irgendjemand besucht hast oder so. Da kann man auch ertragen, dass du kein ordentliches Studio hast. Ja. Tja, Entschuldigung. Also, ich stelle gerade fest, dass mein Mikrofonständer viel zu niedrig ist. Ich habe so das Gefühl, für diese Situation, wenn ich so zu Hause bin, zum Beispiel jetzt, und das mache, ich glaube, ich hätte auch gern so ein Mikrofon, wie du da jetzt hast. Ich glaub, das ist echt tatsächlich auch so sagen, also für das, was man sonst so am Start hat, ist es echt eine relativ geringe Ausgabe. Ja. Ein bisschen daran rumfüllen. Weil die gibt es, also das Ding hat, glaube ich, bei dem Versandhändler TM, das kostet, glaube ich, 40 Euro oder sowas. Welches ist das? Das ist ganz erschreckend. Das ist dieses Hausmarkending SC400 heißt das. Ich habe mal so ein am Anfang so ein USB-Großmembran-Ding benutzt von Samsung. Das hat sich aber witziger. USB-Großmembran. Großartig. Ja. So, das Blue Yeti-Mikrofon. Ich kenne nicht das Blue Yeti-Mikrofon, fragt da jemand im Chat. ST400. SC. Ach, SC. We StarCraft. Yeah. Ist heute übrigens ein neuer Trailer rausgekommen für den zweiten Teil. Das ist übrigens eine sehr interessante Theorie. Also auch im Spielebereich kommt man ja schnell auch zu Verschwörungstheorien. Und das ist ja, kennst du Blizzard, StarCraft, WarCraft, diese ganze Show? Ja, klar, klar. Okay, also StarCraft, weißt du, was das ist? Ja, ich habe das erste auch wild gespielt. Und die haben ja jetzt sozusagen den ersten von drei Teilen vom zweiten Teil rausgebracht letztes Jahr, glaube ich. Das habe ich mir auch gekauft, habe es aber dann nicht so viel gespielt, wie ich dachte, wie ich spielen würde. Aber das ist nur, weil ich nicht mehr so viel spiele. Egal, erzähl. Und jetzt ist ja sozusagen, heute ist ein Trailer rausgekommen oder zumindest rumgereicht worden zum zweiten Teil vom zweiten Teil. Mhm. Und das ist ja sozusagen, was sie machen ist, es gibt ja diese drei großen Völker da, die Zerg, Protoss und Humans. Und jedes Volk ein Teil. Mhm. Und ich frage mich tatsächlich, ob Activision daran schuld ist, dass sie das so machen. Also meinst du, dass sie das so... Ach so, ja. Blizzard ist ja sozusagen mit Activision zusammengegangen, muss man eigentlich sagen. Mhm. Eigentlich ein guter Deal für Activision, weil Blizzard einfach so schweinreich und so grundsolide Einnahmequellen hat. Mhm. Und ich frage mich, ob Activision jetzt da das macht, was sie mit Guitar Hero zum Beispiel auch gemacht haben. Also das Ding einfach so lange leer saugen, bis es tot ist. Halt melken irgendwie, ne? Ja, und ich frage mich wirklich. Aber da geht es doch nur um die Kampagne, ne? Also die Kampagne, es war halt jetzt bei dem ersten Teil von den Menschen, jetzt kommt sie von der nächsten und dann, also Multiplayer ist ja schon alles drin, ne? Jo. Weil ich habe diese ganzen Sachen immer nur im Multiplayer irgendwie gespielt. Die Kampagne war nicht so mein Fall. Aber das heißt, sind die Kampagnen dann aber auch umfangreicher als jetzt vergleichsweise, wenn Spiele gleich mit drei Kampagnen, also weißt du, wenn die jetzt... Hab ich also habe ich nicht den Eindruck gehabt. Ja, das ist dann schon ganz schön krass. Und was kosten da die einzelnen Teile? Genauso viel wie ein Einzelgame dann wieder, oder wie? Muss man direkt mal gleich. Also wenn du den ersten Teil jetzt nicht hast und kaufst dir jetzt den nächsten, gibt es den wieder so als Vollversion, auch wieder mit Multiplayer drinnen? Genau, also die Frage ist, ob sie dann wirklich mit 60 Euro rausgehen oder ob sie wenigstens 40 Euro sagen. Das ist schon teuer. Der erste Teil kostet 45 Euro. Ja, das war am Anfang noch viel teurer. Das hat, glaube ich, irgendwas über 60 gekostet, als es rauskam. Ja, das ist schon heftig irgendwie. Überhaupt so die ganze. Was hast du denn überhaupt zuletzt gespielt? Boah, du, das ist lange her. Das ist auch ein krasses Thema, finde ich eigentlich, weil ich habe das letzte, ist wirklich ein paar Jahre her, dass ich was intensiv gespielt habe. Ich muss mich ein bisschen outen, weil das war tatsächlich ein Online-Rollenspiel. Und es hat ja so einen komischen Touch, weil so Online-Rollenspieler ja gerne mal so am Stuhl festwachsen und sich nur noch von... Das ist genau dasselbe wie bei Live-Rollenspielern. Weißt? Es ist totaler Quatsch. Es gibt natürlich diese Leute, ja. Aber sozusagen, dass dann gleich sozusagen ein ganzes Genre diesen Ruf wegbekommt, das ist totaler Unsinn. Das hat Computerspiele haben ja generell dieses Image-Problem. Weißt du, was ich das Erschreckende an diesem Online-Rollenspiel finde? Hm? Das Erschreckende sind Leute, die das zu so einem richtigen Schützenvereins-Hobby machen. Ja? Also Dienstag, Donnerstag und Sonntag früh, jeweils 5,5 Stunden fest geplant. Hm. Du musst dich um eine Aufstellung im Raid bewerben. Ja. Und so, das finde ich gruselig, ja. Nee, so war das ja auch gar nicht. Also ich habe damals, da gab es noch kein World of Warcraft, das Spiel hieß Star Wars Galaxies, aber du das kennst. Also das wurde, davor waren Online-Rollenspiele ja immer so dieses Ultima Online und solche Geschichten und da war das echt noch sowas für so eine ganz spezielle Spielergruppe und relativ, es war dann zwar schon, also Ultima Online hat dann schon viele Spieler gehabt, aber es war halt irgendwie kein Massenmarkt so. Ja? Es war immer so ein Nischending, so Online-Rollenspiele, wo es, war die Grafik halt nicht so. Das erste, was so richtig genau. Also ein bisschen größer war. Genau, und das ist ja auch, die haben ja immer eine ewige Entwicklungszeit und Galaxies wurde halt auch so ganz lange angekündigt und ich fand einfach so dieses, die hatten einen super Trailer, da haben sie halt einfach so gesagt, so erlebe das spannendste Star Wars Abenteuer aller Zeiten, deines. So. Und ich, für mich war das halt irgendwie als damals noch fanatischerer Star Wars Fan, als ich es heute bin, irgendwie spannend und das war halt komplett anders aufgebaut als Spiele, wie also als World of Warcraft zum Beispiel. Also es war nicht so Quest-basiert, es war nicht so Retortenspielerei, also du musstest nicht irgendeiner geraden Linie folgen, musstest nicht zu irgendwelchen Sachen hingehen, einfach so stupide sammel mal 10 Blumen ein und du kriegst dafür das. Sondern es hatte eher so diesen offenen Welt, Open World Anspruch. Also du wurdest da reingeschmissen und dir wurde eigentlich erstmal gar nicht gesagt, was du machen sollst. Oh, so eine Spiele hasse ich ja. Ja, das ist halt das ist witzig, weil das ist tatsächlich so eine, warte mal, ich werde hier gerade angeskypt, muss ich mal ausmachen. So. Das ist halt so eine Sache, manche Leute hassen das, manche Leute lieben das, weil sie halt einfach mehr Freiheiten haben. Und dann das Argument ist ja immer von den Leuten, die es hassen, so, ja, es ist ja gar kein Spiel, ja. Also ist ja gar kein Content drin. Und die anderen Leute sagen halt, ja, die Spieler machen ihren Content selbst. Ja. Mhm. Und es hat bei dem Spiel für meine Begriffe halt sehr gut funktioniert. Also da haben sich dann wirklich Spielerstädte gebildet, die dann Kriege gegeneinander geführt haben und alles, ohne dass irgendwie das Spiel denen gesagt hat, was sie machen sollen. Ihnen wurde einfach eine Reihe von Möglichkeiten gegeben und die konnte man halt sehr fantasievoll und sehr frei ausnutzen. Und das war spannend. Die haben halt viele Sachen dann falsch gemacht und insbesondere als World of Warcraft rauskam, haben sie dann mit so einem Mörder-Patch das gesamte Spiel komplett verändert. Also sie haben es komplett zu einem World of Warcraft-Klon innerhalb von einer Nacht haben sie es einfach verändert. Und dann ist das Spiel radikal sofort gestorben. Also sie waren halt nicht zufrieden, was der Lucasfilm im Hintergrund, die haben mal halt Druck gemacht und haben gesagt, mit dem Franchise Star Wars, da müsst ihr jetzt einfach einen Millionenzeller machen. Das haben sie nicht geschafft. Aber sie haben halt die Spielerbasis, die es gespielt hat, die war halt auf jeden Fall total fanatisch dabei. Und die haben sie halt dann auch noch weggeschmissen, weil, ja, und es kam halt keiner dazu, weil für einen World of Warcraft-Abklatsch war es halt so schlecht, also für eine Konkurrenz dazu. Ja. Das war schon, naja. Und das war das Letzte, was du gespielt hast? Ja, ich habe dann halt noch ein bisschen, gleichzeitig habe ich noch ein bisschen damals dieses Command & Conquer Generals im Multiplayer gespielt. Das ist ja so ein bisschen StarCraft-mäßig. Also hatte so denselben, eigentlich dasselbe Konzept, nur mit im Prinzip einem anderen Setting irgendwie. Ja, und dann. Jetzt zum Beispiel, ja? Was ist los? Ich höre Rauschen. Das ist der verdammte Notebook-Lüfter. Oh. Ja. Hast du es jetzt dran gehalten oder einfach nur still gewesen? Ja, nee, ich habe es dran gehalten, aber der geht mal so richtig krass ab. Da sei mal still und stell es mal so hin, wie es normal steht, ob man es hört. Genau, so. Ja, also nur wenn man darauf achtet. Also, nur wenn du nichts sagst und man drauf achtet. Das könnte genauso gut irgendwie halt irgendwie. Also ich würde jetzt überhaupt nicht merken, dass du ein Hintergrundgeräusch hast normalerweise. Das wird bestimmt gleich noch schlimmer. Ja, das sind halt die MacBooks, die sind halt fies. Das Air lüftet übrigens fast gar nicht, witzigerweise. Aber es hat ja auch nur diesen schwachen Core 2 Duo da drin. Das sind halt auch diese Prozessoren, die man eigentlich fast nie braucht, die sind halt dann immer so heiß. Ja. Du brauchst halt auch einen iMac oder sowas. Du brauchst auch einen vernünftigen Rechner. Nein, das ist irgendwie, ich hab tatsächlich aber neulich, als sie dann herausstellte, irgendwie, dass es irgendwie ordentliche Cast-Software dann wieder auch nur für den Mac gibt, wenn man nicht frickeln will, habe ich dann irgendwie schon mal geguckt, also entweder iMac. Und das Problem ist, dass ein iMac, also ich habe ja tatsächlich sozusagen immer auch noch einen Festrechner am Start für Spiele. Ja, ein PC. Und das Problem ist, dass der iMac eine mobile Grafikkarte drin hat. Ja, ja, klar. Dann ist die neuesten auch noch eigentlich? Ich weiß das gar nicht genau. Ist das nicht irgendwann geändert worden? Ich dachte, das ist also nicht. Ich habe jetzt geguckt bei den letzten. Und da war es eine AT6770M. Ja, ich habe ja ab dem Zeitpunkt, wo ich keinen PC mehr hatte, komplett aufgehört, mich für Grafikkarten zu interessieren. Aber das ist halt, wenn man nicht spielt. Also dann ist ja, es halt wahrscheinlich egal. Dann habe ich halt geguckt, wie es mit Hackintosh aussieht. Und habe nicht lange geguckt, habe gesehen, dass irgendwie für Gigabyte, also für die Gigabyte-Boards gibt es so eine relativ gut gehende Szene. Aber das ist dann halt irgendwie so auch wieder tierisches Gefrickel. Ja, also das ist irgendwas, will man eigentlich nicht, oder? Also ja. Ich glaube, da hast du echt nur Stress am Bein. Ja, ich meine, du brauchst aber auch was zum Rumtragen, oder was? Oder brauchst du es eigentlich gar nicht unbedingt? Doch, doch, doch. Also irgendwie rumtragen ist total wichtig. Also okay. Ich habe den Rechner auch mit bei Fritz. Also okay. Habe bei meinem Arbeitsplatz auch ein Kabel, wo ich echtes Internet bekomme. Toll. Und mache auch durchaus so Sachen wie in der S-Bahn Texte schreiben und sowas. Ja, okay. Und benutze auch zu Hause eigentlich lieber den Laptop. Also ich sitze auch gerne mal irgendwie auf dem Sofa. Und dann kann ich im Standrechner halt alles nicht machen. Ja. Ja, ich bin. Ja. Tja, das ist, da wird man halt immer die Probleme haben mit dem Genöle da, was du da jetzt gerade hast. Also jetzt klingst du wieder gerade total. Total scheiße. Ja, jetzt geht's wieder. Das ist sehr merkwürdig. Das ist auf jeden Fall Skype. Ja, vielleicht liegt es auch an meinem Rechner. Vielleicht ist er jetzt schon so heiß, dass er abkratzt. Ich höre dich normal, das ist komisch. Normal müsste es ja eigentlich in beide Richtungen dann blechern werden. Naja. Ja, ne? Skype. Also, ja, genau. Ich mache hier nochmal. Ich finde ja die und die Namen von unseren Hörern auch wirklich spannend. Hier ist der Robbenklopper. Ja. Oh, jetzt wird es aber laut. Du hörst dich jetzt eigentlich an, als wärst du auf der Straße gerade. Was? Ja, weil es so rauscht. Na hoch. Ich kann ja mal ein bisschen mit meinem Gate rumspielen. Ja, Hörer, hört live, wie Markus Richter an seinem Gate herumspielt. Oh, ja, das ist total irritierend, habe ich das Gefühl, ich bin alleine. Wir lassen den Seemark jetzt alleine. Guck mal, ich drehe auch mal mein Gate auf. Und dann müsste ich irgendwann so abbrechen und hörst du mal, wie still er wirklich. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt was man im Radio nicht machen kann. Hm? Wir sagen jetzt eine Minute lang nichts. Genau. Okay? Geil. Ab jetzt. Ich sag jetzt wieder was. Oh, Seemark. Ja. Nee, aber, also, aber ich will jetzt mal wissen, wie hat sich das angehört? Bin ich langsam eingefadet oder wie hat sich das angehört? Ja? Ja. Das ist also, wenn ich meinen. Da wollte ich einmal was machen, was man im Radio nicht machen kann. Ja, Mann. Du hast nicht mal die 30 Sekunden durchgehalten. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich mache dasselbe nochmal mit Gate und nicht mit Expander. Also nochmal Ruhe. Ah, da geht's schlagartig an. Aha, interessant. Das will ich nicht. Ja, ist ja klar, ist auch ein Geht, kein Expander. Heute sind wir echt unterhaltsam, glaube ich, schwerstens. Aber ist ja scheißegal, da können wir nichts für. Wir werden ja mal es geht ja um die Lagerfeueratmosphäre. Genau. Stimmt, warte mal, da könnte ich ja mal was einspielen. Ach, dieses schöne Soundtool, was ich da mal vorgestellt habe, das können wir auch dazu nehmen. Das musst besser du machen. Warte. Ich finde es gleich, Moment. Da gibt es jetzt was ganz Schönes, gibt es da jetzt. Ach, das müssen wir eigentlich immer machen, das ist eine tolle Idee. Was denn? Warte mal, ich zeig's dir gleich. Ach, das ist ein toller Spielplatz, gell, was uns die Brummschleife da aufzwängt. Ach, komm hier. Ah, hat schon mal jemand das von Linkinus gehört? Wird mir gerade hier als ja. Als IRC-Client für 20 fucking Euro? Für einen IRC-Client, hallo? Sind die wahnsinnig? Was ist das hier für eine Download-Geschwindigkeit, die ich gerade habe? Hallo? Markus? Verarscht mich doch. Hallo Markus. Hören mich die Hörer wenigstens noch, wenn mich schon der Markus nicht hört. Muss ich jetzt alleine die Sendung bestreiten? Warum sagt der Seemark eigentlich nichts mehr? Ich habe die ganze Zeit geredet und ich habe dich nicht mehr gehört. Hallo, Seemark? Hallo? Ja, hallo? Ist da jemand? Ja, du verarschst mich doch. Ach, du verarschst mich. Ich dachte, wenn das ausfällt, dann ist ja total lustig, weil der Stream scheint ja noch zu funktionieren. Aber Nikolas, der streamt, ist selber nicht mehr zu hören. Krass. Du verarschst mich doch einfach nur. Über Nikolas redet, das ist total großartig. Hör auf jetzt. Das ist mal das Skype-Modul in live. Markus! Hör auf, mich zu verarschen. Vielleicht hätte sie mal auch nur sein Mikro ausgemacht. Das ist so, wie wenn man früher in der Schule einfach irgendwie sich überlegt hat, einen, wenn man zu viert war, und dann hat man einen einfach ignoriert. Hast du das Spiel auch mal hier gespielt? Total gemein. Ich frage, vielleicht ist er auch aufs Klo gegangen oder oh, Mann, oder er geht wieder rauchen und traut sich nicht, das öffentlich zu machen, weil er Angst hat, dass dann jemand schimpft. Seemark, mach mal die Zigarette aus. Leute, könnt ihr mich denn noch hören im Stream? Mann, ey. Der könnte mal langsam zurückkommen, oder? Ich meine, es ist ja doch... Naja, gut. Weiß ich nicht. Wer hat es mit der Stille vorhin also sich zu Herzen genommen und sagt jetzt einfach so, in Wirklichkeit nichts mehr. Kenne ich ihn gar nicht. Sag doch mal was. Ich weiß nicht, ob du mich verarschst. Hm. Da. Tja. Ja, ich wollte ja eigentlich eh nur bis um 12 machen, ist ja schon wieder eine halbe Stunde später, aber na gut. Also die Hörer hören mich, aber der Markus hört mich nicht. Das ist echt spannend jetzt. Oder hörst du mich noch? Markus. Ja, bitte was? Bist du eigentlich wahnsinnig oder was? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Entschuldigung, was stimmt denn mit mir nicht? Du hast mich doch die ganze Zeit gehört. Natürlich habe ich dich die ganze Zeit gehört. Ach, Mann. Ich wollte gerade eine App im App Store runterladen, die ich schon mal gekauft hatte aus Quatsch. Ja. Und zwar eine Lagerfeuer-App. Und die spielt die ganze Zeit Holzknistern ab. Aber da war doch, ich habe doch neulich diesen Link rumgeschickt. Da kann man das, da braucht man das nicht als App, da kann man das direkt. Was für ein YouTube-Video oder was? Nee, das ist so eine Flash-App, wo du irgendwie auf vier Kanäle hast und da kannst du irgendwie so Natursounds einstellen. Gott, wo war ich denn? Ich habe nur Soundboard hier. Warte mal, ach, die habe ich beim Rollenspiel Blue Moon auf der Facebook-Seite gepostet. Da gehe ich jetzt mal kurz hin. Rollenspiel Blue Moon. Ich habe da nur so Sachen, warte mal, so sowas wie. Oder. Ist der Markus schon wieder weg, kann das sein? Nee, ich suche das Ding hier. Du hörst aber die Sounds, die ich hier spiele. Ja. And I'm not amused. Das ist ganz schön laut, ne? Genau. So, ich schick dir das mal. Ja, schick mir das mal über Skype. Obwohl, das ist doof. Schick's mir mal per Mail. Bitte was? Ja, weil ich habe doch zwei Rechner hier am Start. Oh, ey, Mann. Das ist doch wohl kein Akt jetzt. Nee, ich habe doch da. kontakt@elementarfragen.de. Ja, ich gebe dir dann auch mal bald meine intime Adresse. Ich bin schon ganz gespannt. Sie haben Post. Habe ich? Ich glaube schon. Also ich habe sie nicht mehr. Habe ich meint. Ach, das ist ein Link, okay. Schauen wir uns das doch mal an. Neues Dingens? Sound Composition. Ach Quatsch, immer auch keiner. Das ist doch genau der Punkt. Der Punkt ist doch diese Irritation zu erzeugen. Diese Irritation, bei dem Leute denken. Aber Hilfe. Was? Ich hab schon. Ah, jetzt. Aber es zirpen noch so Grillen. Ja, du hast doch vier Kanäle, kannst du bearbeiten. Ah, ja, das ist ja geil. Ja, das ist großartig, oder? Ja. Das ist der fette Scheiß. Ich mach mal mein Geld wieder aus, damit ihr nicht weinen müsst. Das Problem ist nur, dass du dann halt immer so weggeregelt wirst. Ach, das ist immer auch alles. Markus, ich glaube, wir müssen schlafen gehen. Warum? Ja, sonst bist du doch immer so drauf. Es ist schon 12:30. Hey, ich habe auch nichts dagegen. Ich frage nur mal so lange. Also ich muss dir nur mal rückversichert haben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh nein. Ich meine, mein Bier ist auch leer. Oh ja, das geht natürlich. Ich mache mal das Lagerfeuer wieder aus. Wünsche ich gute Nacht. Hm. Und nicht bootlecken, Leute. Ne? Nicht bootlecken. Ihr fürchtet die Rache der Brummschleife. Ja, also ich glaube sozusagen, das zu warnen ist jetzt Quatsch. Wir warten einfach ab und wenn dann halt der Erste irgendwie, was weiß denn ich, dann sagen wir einfach, seht ihr Leute, wir haben euch gewarnt, ihr habt nicht gehört, so ist es halt. Mhm. Mhm. Ja. Wer nicht hören will und so, ne? Und fühlen und alles so. Aus Gründen. Aus Gründen. Und Achtung, jetzt kommt wieder das Obligatorische. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Du kannst da nicht drüber reden. Du bist zu schwach. Und auf Wiedersehen. Da kommst du nicht drüber. Sie bald wieder rein. Dafür ist Skype zu schwach. Und halt das Bühne frei. Dann sind sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen. So, was? Ach so. Was? Man hat die ganze Zeit nichts von dir gehört. Man hat nur gemerkt, du redest irgendwie, aber... Also ich finde, das geht nicht als Abschlusssong klar. Nee, müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja, finde ich. Es geht ja auch nicht bei mehreren Sendungen. Das ist jetzt schon bei einer anderen Sendung der Abschlusssound. Das ist schon bei 3000 Sendungen der Abschlusssound. Ehrlich, dann war ich ja gar nicht so einfallsreich, wie ich dachte. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber das ist so, also welchen Song spielen wir zum Abschluss, der so ein bisschen lustig ist? Ja, das ist, ob ich das jetzt so spontan mir da was einfällt. Hast du denn nicht irgendwas? Nö. Ich meinte nur, das war nur sozusagen exemplarisch gedacht. Also, was ist die Antwort auf diese Frage? Die ist halt dieser Song. Ach so, ja. Okay. Wir fragen einfach mal. Wir besprechen das noch off-air. Nee, wir fragen jetzt einfach mal off-air. Den off-air. Chat? Nee, wir fragen jetzt einfach mal. So, YouTube fragen wir mal. Und der erste Treffer ist Abschlusssong Katakombe Musical 2000. Aber wenn du es spielst, hören wir es doch nicht. Wieso nicht? Hört ihr das nicht? Nee. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, da war doch was. Ah, Mann. Das geht nicht, Markus. Das heißt, ich muss dir jetzt wieder per Mail schicken? Nee, das machen wir einfach das nächste Mal. Oh, nächstes Mal, popigstes Mal. Na gut, machen wir das. Heute machen wir das nicht mehr. Okay. Für heute muss genug sein. Jawohl. Ja, liebe Leute, achtet auf Twitter. Und hier Flatterabrechnung war. Nein. Doch, ist ja der 31. jetzt der erste. So, muss gleich mal gucken. Ich habe doch seit einem Monat einen Account. Oh. Ich hab schon meinen Betrag. Flatter.com. Sollen wir das jetzt öffentlich sagen, was man per Flatter eingenommen hat? Ja, komm. Du zuerst. Ich muss erst einmal. Ich bin mit ihm jetzt. Ich weiß nicht, ob mir das nicht so. Aber eigentlich ist echt, man muss schon da transparent sein, ne? Das verlangt irgendwie das Prinzip. Du musst überhaupt gar nichts, aber es ist natürlich sexy. Ist sexy, wenn man transparent ist, ne? Ich finde schon. Na gut, dann sage ich es jetzt einfach mal. Sag mal. 182,85. Geil, weißt du, wie viel ich habe? Hm? Halte ich fest. Ja, du machst ja gar keinen Flatter. Ne, ich habe einen Account. Man kann meinen Twitter-Account flattern. Ja, okay, aber da kriegst du ja nichts. Doch, 64 Cent. Hey. Ja, meine Herren. Ja, warum baust du das denn überhaupt nicht bei dir mal ein, Mensch? Ich scheue mich da ein bisschen. Nee. Wer sollte mich denn flattern? Und ja, Leute, deine Hörer natürlich. Wie viele Klicks? Was heißt wie viele? Irgendjemand fragt, wie viele Klicks? Ja, auf wie viele Klicks sich das? Du siehst da jetzt wahrscheinlich dieses Recent Transaction. Fünf. Ja, hast ungefähr 10 Cent pro Klick. Da gucke ich jetzt mal drauf. Moment. Ich weiß gar nicht, wo sehe ich das denn? Ich dachte eben noch. Ah, hier, warte. Hier steht jetzt aber nur die User-Anzahl und das waren jetzt 173 User. Wie, aber ist da unten? Ist doch, da unten stehen doch die Dinge, die man flattern kann. Und da steht doch dann, also bei mir ist es Monoxid und Twitter und es hat halt 5. Ach so, ja gut, aber ich habe ja viel mehr Things. Das müsst ihr ja jetzt alles zusammenzählen im letzten Monat. Warte, das sind dann 1, 2, 3, 4. Ach nee, das ist mir jetzt zu viel Rechnerei. Ja, ich habe auch gar nicht verstanden, wie man das Ding irgendwie bei sich im Blog einbaut. Ja, ich mache das ja immer alles gerne, genau wie ich mein Feed gerne händisch baue, mache ich das alles immer gerne händisch. Freak! Ja, aber dieses Scheiß, du hast im Endeffekt weniger Arbeit, als wenn du ein Plugin benutzt, was nicht funktioniert. Okay, das werde ich jetzt noch live ausprobieren. Oh, okay, wir senden bis 4. Also ja, ich mach jetzt genau einen Versuch. Ja. Und mal gucken, ob das funktioniert. Also das ist halt echt, also ich finde dieses Plugin ist echt, also vielleicht ist es auch schon eine Weile her, vielleicht haben sie irgendwelche Updates schon rausgebracht, aber für mich war das echt, ich fand das extrem nervig. Das übernimmt ja alles, das übernimmt den, dass du das übertragen kannst, das Thing, wie sie es nennen, an Flatter, das übernimmt irgendwie den Einbau in den jeweiligen Post. Und es hat bei mir immer sehr viel Fu gemacht irgendwie, es hat nicht so wirklich funktioniert, wie ich wollte. Und deswegen habe ich. Es fängt erstmal mein Laptop wieder an zu lüften, weil ich es gewagt habe, einen Browser anzumachen. Ich hasse das. Das ist ja in alten Zeiten. Sag mal, hast du mir hier geheime Nachrichten geschickt eigentlich? Ich? Nö. Hab ich niemals machen. Doch, dazu brauchst du noch einen Ständer, hast du mir geschrieben, du dreckiges Schwein. Ja. Aber sicher. Aber sieht schön aus. Hat sogar ein Dings drin, ein Low-Cut. Ja, den habe ich übrigens aktiviert. Mhm. Sehr praktisch. Besonders wenn es live halt schon Low-Cut gibt und nicht erst nachträglich. Genau. So. Gott, wir schreiben ja gerade Radiogeschichte. Live-Plug-In-Installation. Also spannender geht es wirklich nicht mehr. Ja, echt spannender geht es nicht. Also oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie 3000 Passwörter rausfinden. Ja, vor allen Dingen musst du da so ein komisches Ding, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Du musst so ein eine Application erzeugen bei Flatter. Versteht kein Mensch, was das sein soll. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das soll. Jo, warte. Das ist im Prinzip wie bei Twitter. Also du musst irgendwie, also drüber steht, you have allowed the following applications in /websites to access your content on Flatter. Also verstehst du? Du musst im Prinzip so ein API-Key erzeugen quasi. Genau, ja. Und das ist extrem nervig. Also das ist so. Flatter. Das geht doch ganz easy, sagen alle. Ja, für euch Nerds, die um 12:45 nachts im ERC rumhängen, ist das vielleicht easy. Jetzt hast du es ihnen aber gegeben. Jawohl. So. Ich guck mal gerade, ob wir schon Hörer verloren haben. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass ja. So, hier, okay. Flatter-Widget, das will man genau haben. Flatter-Widget? Nee, du willst das Flatter-Plugin. Wieso? Ich will nicht unter Post, wenn, dann will ich das nur am Blog an der Seite. Ich will das zum Beispiel, das will ich wirklich nicht. Ich will nicht einzelne Podcasts zum Beispiel. Warum nicht? Lassen, weil ich mache das immer mit Gästen. Und dann sozusagen müsste ich es irgendwie tierisch abrechnen und bla, das ist doof. Ich will den Leuten lieber sagen. Nein, es ist deine Sendung. Ich bin da jetzt mal radikal. Ich übernehme jetzt mal eine radikale, egomanische Position, um dich auf den rechten Pfad der Dinge zu führen. So Leute wie du, ja? So Leute wie du machen das kaputt. Weil dann fragen nämlich Interviewgäste irgendwann, kriegst du noch was bezahlt, wenn du so viel Kohle damit machst? Ich mache, also Entschuldigung, in einem Monat 180 Euro, also. Ja, Entschuldigung? Das ist gemessen an Flatter-Einnahmen vielleicht viel Geld, aber das ist ja nicht viel Geld. Also im Sinne von Gehalt oder irgend sowas. Du machst 180 Euro vor allen Dingen mit Elementarfragen, oder? Ja, vor allen Dingen habe ich seit einem halben Jahr nichts rausgebracht. Das finde ich das Krasseste dabei. Das heißt, du musst mal überlegen, wie viel insgesamt Geld du eingenommen hast, wie viele Folgen du hast. Und dann kommst du halt sehr schnell auf eine Summe pro Folge, die es dann nicht unverfällt. Also sagen, wo dein Interview tatsächlich sein wird. Ja, stimmt also, aber auch so nicht. So 50 Euro wären schon okay. Ja, nee. Also erstens mal ist es dann doch nicht nur Elementarfragen. Ja, also muss ich echt sagen, mittlerweile am Anfang war es schon deutlicher, mittlerweile nicht nur. Und dann ist es halt auch so, ich meine, also ich zum Beispiel ja nicht jetzt irgendwie ein Interview mit irgendjemandem mache, der in München wohnt oder so, ja. Dann fahre ich ja dahin, dann penne ich da und dann fahre ich wieder zurück und ich mache das nur deswegen. Und da komme ich ja nicht plus raus. Da komme ich nur nicht mal. Aber das ist genau der Grund, warum ich sagen würde, ihr könnt gerne das Projekt flattern. Mhm. Ja, aber es ist doch die Folge. Die Produktionskosten für die Folge sind dann gedeckt, vielleicht am besten Fall. Waren sie bisher eigentlich fast nie. Mhm. Also ich war jetzt ein paar Mal, für Elementarfragen war ich meistens woanders und ich habe immer draufgelegt. Also insofern kann ich noch nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie Kohle mit verdient hätte. Also, und insofern, klar, ich meine, aber das ist halt auch so eine Sache, ich meine, weil du jetzt sagst, weil du müsstest den Gästen was abgeben. Also ich meine, du machst das Programm, ja, du machst die Sendung, du hast das Konzept, du hast das Studio. Ich meine, klar, wenn du jetzt aus deinem Radio-Hintergrund da ankommst, ich weiß nicht, wie werden da Gäste bezahlt irgendwie fürs Radio? Nee, eben. Also wenn du nicht mal das Radio bezahlst. Ja, bezahlt. Aber das finde ich also gerade beim Angespielt-Podcast, das ist ja eher sozusagen, das ist ja so ein Treffen Gleichgesinnter, das ich halt einfach nur organisiere. Ja, aber du bestellst auch die technische Dings hier, ne? Ja. Ich weiß, wenn man sehr PC sein will, kann man das schon so sehen, aber ich finde eigentlich, dass man, ich glaube, es ist ja, und du sagst ja auch nicht, bezahlt mir, sonst mache ich es nicht. Verstehst du? Also ich meine, ja gut, muss jeder selber wissen. Aber auf jeden Fall würde ich generell Flatter schon mal machen. Allein, also überhaupt das mal benutzen, weil es ist einfach eine gute Idee. Wo konfiguriere ich das denn jetzt? Ja, frag mich. Also das Widget ist gedingselt. Also weißt du, was eine viel einfachere Version wäre? Du nimmst einfach den Skriptcode von dem einen Button. Ach, hör aber auf. Ja, doch. Wo ist denn der Skriptcode? Also du gehst auf den Button, den du haben willst. Dein Thing, das du als den Button deiner Webseite identifizieren willst. Ja, Flatter. Ich klicke auf... oder was ist das oder so? Dashboard. Dashboard. Genau. Klickst unten, da gehe ich Monoxid und Twitter, nehme ich dann einfach. Klickst du drauf? Ja, klicke ich drauf. Genau. Und dann hast du unten hier was du in Header von deiner Seite einklatschen musst. Und dann hast du nochmal einen extra. Wo denn? Warte, ich sag's dir. Ich gehe auch mal hin. Also. Ich sehe da nichts. Moment, ich sag's dir gleich. Du klickst, du siehst jetzt das Thing und dann drunter steht Buttoncode im unteren Teil dieses. Da klickst du drauf. Okay, was ist das für Code? Das ist JavaScript oder was? Genau, das obere Skript, das längere, das knallst du in den Header von deiner Webseite. Also von deinem. Nee, Header von meiner Webseite knallen findet schon mal überhaupt gar nicht statt. Ja, dann geht's aber nicht. Nee, ich will jetzt hier das Plugin benutzen. Also. Flatter wird. Das ist ja ganz komisch, aber das taucht nirgendwo auf. Vielleicht in den Settings? Doch. Achso, ja, du hast es aber auch aktiviert, ne? Ja, durchaus. Tja, ich benutze das nicht, kann es dir gerade gar nicht sagen. Hier, Chat, was ist am Start? Und da steht was? Die unterhalten sich über Club Mate. Die reden über was vollkommen anderes, gell? Also, was hört überhaupt mal dazu? Frechheit, das ist eine vollkommen. Also, was ist das für ein Benehmen? Der eine schreibt, ohne GUI ist Monoxid doch aufgeschmissen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Du hast einfach keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Bock auf Frickeln. Aber das ist wirklich einfach. Also das sind nur zwei Klicks. Also, das ist mir klar, ja. Aber ich habe keinen Bock drauf. Okay, na gut. Also nicht sozusagen im Sinne, weil es so aufwendig ist, sondern als politische Einstellung quasi. Verstehe. Ich bin ein GUI-Extremist. Okay. So sieht's aus. Ja, das bin ich normalerweise auch, aber ich hab gemerkt, dass man das, wenn man ein vernünftiges, Webseite ist, da musst du einfach irgendwann anfangen. Wenn du jetzt halt irgendwie da das so haben willst, wie du es dir genau vorstellst, also wenn du da irgendwelche konkreten Vorstellungen hast, dann kannst du da halt nichts mehr machen mit. Ach so, na warte mal, wenn das Widget wirklich funktioniert, dann ist es natürlich einfach unter, Appearance. Origins. Es gab ja ein macOS 10 Update, ne? Heute Abend habe ich gerade gesehen. Aha. Oh nein, da, Flatter Widget. So. Ziehe ich jetzt mal ziehe ich das rein, erstmal ganz runter. Das ist wirklich so spannend, das gefriert mir in den Adern. Check to use, Kara. Ich fresse noch, ich esse noch was. Ich habe noch saure Bohnen. Was ich jetzt gar nicht verstehe, ist, ich habe das jetzt eingebunden, aber das fragt gar nicht nach meinen Settings. Also. Was hast du eingebunden? Ich drücke dann das Flatter-Widget. Das fragt gar nicht danach, was es flattern soll. Ja, funktioniert's denn? Nö, ich glaube nicht. Ich guck mal gerade bei dir. Ach so. Hast du da eigentlich eine lokale Installation oder bist du da wie bei WordPress.org oder so? Direkt live im Blog. Also auf meinem Server halt. Ach so. Du hast eine eigene WordPress-Installation. Genau, aber ich erfahre gerade, dass das Widget-Plugin nur dann funktioniert, wenn man das Haupt-Plugin quasi auch hat. So, vorher funktioniert das nicht. Dreckszeug. Ja, aber mach das mal. Also rein, wenn du schon so politisch denkst, dann Flatter ist schon eine gute Sache. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Was hast du dagegen? Wie? Also warum hast du es bisher überhaupt nicht eingebaut? Oder war das nur Faulheit? Und weil du gedacht hast, dich flattert keiner. Weil eine Sache sozusagen, wenn du anfängst, dafür Geld zu nehmen, verändert die sich halt. Das ist halt zwangsläufig so. Also das ist, und zwar selbst im allerbesten Fall. Ja, im allerbesten Fall kriegst du irgendwann total viel Kohle und fängst, musst dann, und also baust möglicherweise irgendwann darauf und fängst dann an zu überlegen, so, wie mache ich das denn, dass das so bleibt? Und das will ich eigentlich beim Podcasten genau nicht. Ja, dann bin ich da wahrscheinlich noch nicht. Also für mich hat sich gar nichts verändert. So. Also ich nehme das auch nicht als Druck. Also das sieht man auch daran, dass ich irgendwie das letzte Mal im Januar was für die Elementarfragen gemacht habe. Ja. Also das ist so, ich meine, die Leute können ja sofort, die können ja jederzeit aufhören, da zu klicken. Ja, ich meine, ich tendiere bei manchen Sachen auch einfach zu extremen Ansichten, einfach weil es geht. Okay, macht Spaß. Für Spaß. Genau. So, also dieses komische Flatter-Ding, da muss ich mich mal drum kümmern. Muss ich mal ein anderes Mal machen. So, genau, dann machen wir jetzt aber... Machen wir mal die Dose jetzt zu hier. Gescheitert quasi, ist gescheitert. Ja, du bist gescheitert. Ich bin gescheitert heute. Jetzt twittert gerade einer, die Brummschleife ist online, ja. Aber tschüss. Der ist wohl auf Bootlegs angewiesen. Tja. Wer zu spät kommt... Various people, but we are off now. Right, so ist das. Also, ne? Mädels, war ein bisschen kurz, kurz war es jetzt gar nicht. Was? Meine Skype-Uhr zeigt 1:15. Ja, es war gar nicht kurz, aber es war lang, also in einer bestimmten Form. Gut, also dann... Aufhören, wird unser eigenes Produkt schlecht zu machen. Wieso unser Produkt? Das ist doch die Brummschleife. Ach, jetzt fängst du auf einmal an. Wir müssen doch die Brummschleife... Wir dürfen doch nicht so nett zu der sein. Du weißt doch, was dann passiert. Zu wem jetzt? Zur Brummschleife. Du weißt doch, was mit uns dann passiert. Du meinst die Hörer. Nee. Du weißt doch, was mit uns passiert, wenn wir die Brummschleife so nett behandeln. Ja, ich habe... Du weißt doch. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Alles okay, gut. Also wir gehen jetzt offline. Ja. Bis bald. Mhm.